ein eigenen Punkt und eine mächtige riesige Eiche. Und unter ihr im felsenen Raum ruht eines Helden Königsleiche. Vor mancher Jahre leid und Lust bei jede Eiche voll zu sagen. Und durch des Königs breiter Brust hat eine Schlüssel sie geschlagen. Wenn nun das Maienglockenblut blutscht in des Gartens Bäume. Im Bild der Frühlingssonne glut der Thron der König zu verträumen. Da träumt der Teufel sich zurück den Siegeseil, den empfunden. Da träumt er von der Liebe Glück und Grenzen, die das Glück gewunden. Doch wenn im Herbst der wilde Sturm am Stamm der alten Eiche rüttelt und heulend fährt durch Burg und Turm das kreise Haupt des Königs schüttelt. Er lenkt sie durch den Waldesraum. Er reist gejagt zum schlafenden Reichen. Im Dunkeln streit nur starrer Baum. Doch erst aufs Neue soll's besteigen. Er denkt sich durch den Waldesraum. Er reist gejagt zum schlafenden Reichen. Im Dunkeln streit nur starrer Baum. Doch erst aufs Neue soll's besteigen. Aus seltenem Grab die Welken blenden.